Erster Jahwe lenkt das Herz des Königs. Er kann es lenken, wohin er will. Zweiter, ein Mensch denkt, seine Wege sind gut. Aber Jahwe prüft die Herzen. Dritter, Jahwe mag es, wenn man gerecht ist. Das ist besser als Opfergaben. Vierter, stolze Augen und ein stolzes Herz sind schlecht. Was böse Menschen tun, ist Sünde. Fünfter, wer fleißig plant, hat Gewinn. Wer zu schnell ist, hat Mangel. Sechster, Reichtum durch Lügen ist wie Rauch. Es führt zu großen Problemen. Siebter, böse Menschen tun Gewalt. Das schadet ihnen selbst. Sie wollen nicht gerecht sein. Achter, ein Mensch mit Schuld geht krumme Wege. Wer ehrlich ist, handelt richtig. Neunter, es ist besser, allein auf dem Dach zu wohnen. Das ist besser als mit einer streitsüchtigen Frau. Zehnter, böse Menschen wollen Böses tun. Sie haben kein Mitleid mit anderen. Elfter, wenn man einen Spötter bestraft, wird ein einfacher Mensch klug. Wenn man einen Weisen lehrt, lernt er noch mehr. Zwölfter, Jahwe ist gerecht. Er sieht das Haus der Bösen. Er bringt die Bösen ins Unglück. Dreizehnter, wer nicht auf die Armen hört, wird selbst nicht gehört. Vierzehnter, ein heimliches Geschenk beruhigt Zorn. Ein Geschenk im Verborgenen stoppt großen Ärger. Fünfzehnter, gerechte Menschen freuen sich, wenn sie Gutes tun. Böse Menschen haben davor Angst. Sechzehnter, wer den Weg der Weisheit verlässt, wird bald sterben. Siebzehnter, wer nur Vergnügen liebt, wird arm. Wer Wein und teures Öl liebt, wird nicht reich. Achtzehnter, der Böse muss leiden, damit der Gute sicher ist. Der Untreue wird anstelle des Guten bestraft. Neunzehnter, es ist besser, in der Wüste zu wohnen. Das ist besser als mit einer streitsüchtigen Frau und Ärger. Zwanzigster, ein weiser Mensch hat wertvolle Schätze und Öl. Ein dummer Mensch verschwendet alles. Einundzwanzigster, wer gerecht und freundlich ist, bekommt Leben. Er bekommt auch Gerechtigkeit und Ehre. 22. Ein weiser Mensch kann eine starke Stadt erobern. Er zerstört ihre Mauern. 23. Wer gut auf seine Worte achtet, schützt sein Leben vor Gefahr. 24. Ein stolzer und frecher Mensch ist ein Spötter. Er handelt mit großem Stolz. 25. Der Wunsch des Faulen tötet ihn. Seine Hände wollen nicht arbeiten. 26. Der Faule wünscht sich immer mehr. Aber der Gerechte gibt und spart nicht. 27. Jahwe hasst die Opfer der Bösen. Er hasst sie noch mehr, wenn sie für eine böse Tat sind. 28. Ein Zeuge, der lügt, wird sterben. Ein Zeuge, der die Wahrheit sagt, darf immer reden. 29. Der böse Mann tut so, als wäre er sicher. Der ehrliche Mann geht seinen Weg sicher. 30. Keine Weisheit ist gegen Jahwe. Kein Verstand ist gegen Jahwe. Kein Rat ist gegen Jahwe. 31. Pferde sind bereit für den Kampf. Aber der Sieg kommt von Jahwe.